Alhamdulillah, Rabbil Alameen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat seine Predigt des Öfteren eingeleitet mit der Ermahnung und mit dem Aufruf, Allah gegenüber Taqwa zu haben. Und die Taqwa erwähnt er unter anderem in der folgenden Ayah, an der es uns heute geht. Er sagte sinngemäß, O die ihr glaubt, seht euch vor Allah vor, habt Taqwa und gehört zu den Wahrhaftigen, gehört zu den Ehrlichen. Surat At-Tauba, Vers 119. Die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit ist nichts anderes als das Gegenteil von Unehrlichkeit und von Lügen. Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayah uns aufgefordert, ehrlich zu sein in jeglicher Hinsicht, weil er nicht von einer bestimmten Form der Ehrlichkeit jetzt hier gesprochen hat. Das bedeutet Ehrlichkeit mit dir selbst, aber auch Ehrlichkeit mit anderen. Wenn wir über die Ehrlichkeit mit uns selbst reden, dann umfasst diese Ehrlichkeit die Ehrlichkeit in den Aussagen, dass man die Wahrheit spricht, die Ehrlichkeit in den Taten, dass man Gutes tut und die Ehrlichkeit ebenfalls im Herzen, und zwar in der guten Absicht. Denn, und du kannst auch sagen, die hat die Ehrlichkeit und die Wahrhaftigkeit in allen Taten. Denn das Reden ist eine Tat, das Handeln ist eine Tat und was das Herz macht, ist nichts anderes als eine Tat. Die gute Absicht ist nichts anderes als eine Tat. Und du bist nicht, und du wirst kein ehrlicher Mensch sein, bis du nicht all diese verschiedenen Formen der Ehrlichkeit umgesetzt hast. Denn wer etwas sagt und was anderes tut, als was er sagt und predigt, gilt nicht als ehrlicher Mensch unter den Menschen, sondern gilt eher als jemand, der entweder ein Lügner ist oder heuchelt oder vielleicht sogar betrügt, Gott bewahre. Ehrlichkeit ist nicht nur mit dir selbst, sondern Ehrlichkeit ist auch anderen gegenüber. Und wenn wir über andere sprechen, dann teilen wir das ebenfalls in zwei Teile, die Ehrlichkeit zu Allah, unserem Schöpfer, und die Ehrlichkeit mit den anderen Mitmenschen. Was die Ehrlichkeit Allah gegenüber angeht, so ist es nichts anderes als der Tauhid, indem man das macht, was Allah von einem verlangt hat, besonders hinsichtlich seiner Gebete. Und das zeigt sich ebenfalls in dieser Dreiteilung, einmal durch die Lobpreisung Allahs, das heißt durch die Taten der Zunge, und einmal durch das Beten, durch die Taten des Körpers und ebenfalls durch die Taten des Herzens, wie zum Beispiel, dass man gut über seinen Herrn denkt als gläubiger Mensch, besonders wenn man kurz vor dem Sterben ist. Wenn es um die Ehrlichkeit anderen gegenüber geht, mit den anderen Geschöpfen, dann geht es, liebe Geschwister, um die Ehrlichkeit den Menschen gegenüber, Ehrlichkeit den Dschinn gegenüber, Ehrlichkeit den Muslimen gegenüber, Ehrlichkeit den Ungläubigen gegenüber. Und diese Ehrlichkeit zeigt sich in guten Worten, im guten Umgang und auch wieder im guten Denken über andere. Manche Menschen haben diese Stufe der Ehrlichkeit übertroffen und schon lange verlassen und befinden sich auf einer Stufe, die über der Ehrlichkeit ist. Und zwar nennt man es, oder das ist eine Stufe der Ehrlichkeit, das ist die höchste davon, das ist auf Arabisch, dass man nicht nur ein ehrlicher, ein Sadiq Mensch ist, sondern dass man sogar ein Siddiq ist. Und wir alle kennen den Beinamen von Abu Bakr radiallahu ta'ala an, wie er genannt wird, Abu Bakr al-Siddiq. Siddiq, liebe Geschwister, ist jemand, hat verschiedene Bedeutungen, aber eine der Bedeutungen ist, dass das, was er sagt, mit dem übereinstimmt, was er tut. Eine andere Bedeutung ist, dass er stets an das glaubt, woran er zu glauben hat. Egal, was man ihm sagt über die Religion Allahs. Er akzeptiert es sofort und nimmt es an. Meine lieben Geschwister, mit Sicherheit gehört es zum Mangel eines Menschen, dass er etwas sagt, was nicht übereinstimmt mit dem, was er tut. Aber sündhaft ist es erst, wenn er zu etwas aufruft, das Pflicht ist, und der Erste ist, der diese Pflichten selbst verlässt. Und ich wollte diese Fallunterscheidung zwischen diesen beiden Fällen machen, denn es kann sehr wohl sein, dass du zu guten Dingen aufrufst, zu denen du gar nicht selbst imstande bist oder zu denen du nicht verpflichtet bist, dann ist es mit Sicherheit keine Sünde. Siddiq, diese Stufe, haben manche Leute erlangt und zu ihnen gehört Maryam, Maria, die Mutter von Jesus, wie Allah Azza wa Jalla im Koran sagte, Ummuhu Siddiqa in Surat Nummer 5 Al-Ma'idah. Und ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Propheten so bezeichnet wie Ibrahim und Idris, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und die Ehrlichkeit hat bei manchen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wa sallam solch eine Stufe erreicht, dass sogar die Engel sie begrüßt haben, als sie bei ihnen waren. Und zu ihnen gehört Imran ibn Husayn radiallahu ta'ala anhu, der zu einem Tabi'i sagte, der heißt Abdullah ibn Shikhir, sagte zu ihnen, hör mal zu, ich möchte dir etwas sagen, aber diese beiden Dinge sollst du bitte erst erwähnen, nachdem ich gestorben bin. Eine Version sagte er, die eine Sache kannst du erzählen, die andere Sache bitte erst, wenn ich gestorben bin. Und die eine Sache, die er erzählen sollte oder auch nicht, da ging es um eine Fiqh-Angelegenheit, was den Hajj, was die Hajj angeht, das ist aber nicht für uns interessant. Aber die zweite Sache ist in Sahih Muslim überliefert, er sagte, weil er war erkrankt an Hämorrhoiden, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und in dieser Qual war ihm klar, dass das ein Geschenk Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil die Engel ihn begrüßt haben, während er sich in dieser Krankheit befand. Er sagte, man begrüßte mich, man sagte zu mir, Assalamu alaikum, bis ich kautisiert habe. Kautisieren ist eine Form der Behandlung, bei dem man einen brennenden Eisenstab nimmt und damit den Menschen versucht zu heilen. Eine bestimmte Heilungsform, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gemocht hat und die man nur in bestimmten Fällen anwendet. Auch heutzutage noch. Auf jeden Fall sagte er, als ich dann angefangen habe, diese Heilmittel zu wenden, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ja nicht mag, haben die Engel aufgehört, mich zu begrüßen. Dann habe ich das unterlassen und dann sind sie wieder zu mir zurückgekehrt. Insofern, das ist eine Form der Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit und eine Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, die an manchen Menschen zuteil kommen lässt, was aber nicht bedeutet, dass wenn jemand diese Sache nicht erfährt, dass er nicht zu den wahrhaftigen Menschen gehört. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala gibt seine Gunsterweisung, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Die letzte Sache, auf die ich hinweisen möchte, ist, wenn es um Ehrlichkeit mit dir selbst geht oder mit Allah azza wa jal geht, dann müssen wir darauf achten, liebe Geschwister, damit wir uns nicht selbst reinlegen und betrügen, von wem und woher wir unsere Religion erlernen. Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Takwir hat uns klar und deutlich gemacht, dass man darauf achten muss, dass man seine Religion von einer vertrauenswürdigen, ehrlichen Person entnimmt. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Religion von jemand anderes genommen hat, außer von Jibril alaihi salatu wasallam. Und deswegen, meine lieben Geschwister, leider sieht man, dass viele Brüder und Schwestern ihre Religion nicht von vertrauenswürdigen Personen nehmen, sondern von unbekannten Personen, die sie nicht kennen. Das zeigt sich dadurch, dass sie ihre Religion zum Beispiel aus Büchern nehmen von Autoren, die sie nicht kennen. Oder indem sie Fernsehen schauen und da ihre Religion nehmen von jemandem, nur weil er so aussieht, als wäre er ein Religionsmann. Oder andere schalten das Internet an und folgen bestimmte YouTube-Kanäle und wollen dadurch bestimmten Menschen zuhören und sie, nur weil diese Person bekannt ist oder weil diese Person so aussieht oder so redet, als wäre sie ein Religionsgelehrter, nehmen die Leute ihre Religion von solchen und sie öffnen ihre Ohren und öffnen ihr Herz für all diesen Schmutz an Gedanken, den sie teilweise hören von Ahlul Bid'ah. Sie hören das, dann verinnerlichen sie das und glauben daran und später, Gott bewahre, sind sie davon überzeugt und verbreiten auch noch solche Angelegenheiten. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Und einer der Tricks, die solche Menschen anwenden, ist, dass sie immer Dinge erwähnen, die Leute vorher noch nie gehört haben. Und deswegen, die Leute sind immer beeindruckt, wenn sie etwas hören, was sie vorher nie gehört haben. Aber derjenige, der auf dem Weg der Ahlus Sunnah al-Jama'a ist, eigentlich normalerweise derjenige, der das erwähnt, was die Leute schon kennen. Der die Hadith erwähnt, die allseits bekannt sind. Der nicht etwas Neues bringt, was vorher noch nie ein Mensch oder Djinn erzählt hat. Und deswegen, das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Sunni und demjenigen, der sich auf einem falschen Weg befindet. Deswegen, liebe Geschwister, achtet darauf, wirklich, von wem ihr eure Religion nehmt. Und des Öfteren passiert es, jemand sagt, ich habe etwas gehört, ein Hadith und so, aber ich weiß nicht woher und wer mir das nochmal erzählt hat. Und das ist genau die Sache, weil du hast nicht darauf geachtet, von wem deine Religion gehörst. Wenn du deine Religion nur von einem bestimmten Gelehrten immer nimmst, dann weißt du, dass du es von diesem Gelehrten gehört hast und nicht von jemand anderes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, wahrhaftig zu sein, sadiq zu sein und die Stufe des Siddiqin zu erreichen. Und Allah azza wa jalla den Erfolg verleiht. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.